Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute mit knapp 2 Stunden Musik in Memoriam Bo Diddley. Am Mikrofon ist Michael Frank. In bester Gesellschaft zusammen mit Mundharmonikaspieler Little Walter nämlich und mit Muddy Waters. Der Song, den sie zusammen spielten und sangen, heißt You Can't Judge a Book by the Cover und dreht sich darum, dass man ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen kann, soll heißen, dass man Menschen nicht aufgrund von Äußerlichkeiten oder Vorurteilen beurteilen soll. Geschrieben hat die Nummer Willie Dixon. Bo Diddley hatte mit dem Song seinen letzten Hit 1962 in den Rhythm and Blues Charts von Amerika. Die Version mit Muddy Waters und Little Walter entstand 5 Jahre später, 1967. Bo Diddley hatte schon 12 Jahre bei Chess Records hinter sich damals. Anfang der 60er Jahre hatte er in Großbritannien eine neue Generation von Rhythm and Blues Fan inspiriert, zum Beispiel die Pretty Things, Animals und die Rolling Stones. Aber in der psychedelischen Zeit um 1967 erlebte Bo Diddley ein Karrieretief. Keine 40 Jahre alt war er damals. Bo Diddley, alias Alice McDaniels, ließ sich aber nicht unterkriegen. Als er zum Beispiel Anfang der 70er Jahre eine weitere Flaute erlebte, arbeitete er in Las Lunas, New Mexico, eine Zeit lang als Hilfs-Sheriff. Got My Own Bag of Tricks heißt eines der Alben von Bo Diddley aus den frühen 70er Jahren. Dahinter steckt eine Erkenntnis aus den Anfangsjahren seiner Karriere als Musiker. So singen und spielen wie Muddy Waters konnte er nicht, also musste er sich etwas Eigenes einfallen lassen. Und tatsächlich findet sich in seiner Trickkiste viel mehr als der zugegeben magische, typische Bo Diddley-Rhythmus. Zum Beispiel das Songmodell Sprechgesang plus sensationelle oder kuriose Geschichte plus Minimalbegleitung auf einem Akkord oder Riff. Hier ist eine Version dieses Songmodells aus dem Jahr 1959, eine Art musikalischer Visitenkarte. Alice McDaniel alias Bo Diddley preist sich hier nämlich selber an. The Story of Bo Diddley. I was born one night about 12 o'clock. I come in this world playing a gold guitar. My papa walk around sticking out his chest. Mama, this boy, he gon' be a mess. Yeah. Oh. Now people came from miles around and just to hear my little guitar sound. Keep on practicing, I'll be famous one day. Woo, I'm a man. I'm a killer dealer. Drove up with four headlights. Now a man stepped out with a long cigar. He said, sign this line, I can make you a star. I said, so what's in it, man? What's in it for me? He said, I play your guitar, son, and wait and see. Yeah, I am. It was good too. They like it. How nice. All aboard. Get in here and get me a ticket. Say, man, look here. Is this a down home special? No. Well, give me a ticket there, man. What ticket, man? A ticket to Macomb, Mississippi. Macomb? Yeah, Macomb. I thought you was going to Appaloosa. Yeah, I'm going to Appaloosa, all right. The train going through there, but I ain't getting off. I'm going home. Baby's door. Virginia, Tennessee. Spit up in a airplane, even out on the sea. I can't find a woman to satisfy me. Got a woman in the country, one in the city too. I have got to find a woman and thrill me through and through. I'm going home to see my baby. Kreationen aus den Jahren 1959 und 56. Zuerst gab es die Story of Bo Diddley, die augenzwinkernde Geschichte vom eigenen abenteuerlichen Weg hin zum Superstar, erschien 4 Jahre nach seinem Plattendebüt 1955. Sie erfreut zum Beispiel durch die Figur des Managers, der, der guten Märchenfee gleichend, seinen Schützling erfolgreich macht. Bo Diddley war damals 30 Jahre alt, Jahrzehnte später hatte er dann weitere Erfahrungen mit der Musikbranche gesammelt, zum Beispiel mit nicht bezahlten Tantiemen für seine Platten. Und wenn er in Interviews darüber sprach, war ein Ton von Bitterkeit nicht zu überhören. Aber sie beherrschte sein Leben nicht. In dem Song nach der Bo Diddley Story ging es um eine Zugfahrt nach Hause, zum geliebten Schatz. Autobiografisch ist an dem Song vermutlich nur der geografische Ort, an dem der Held und seine Geliebte zu Hause sind, Macomb im Staate Mississippi. 1956, als Bo Diddley diesen Song aufnahm, lebte er zwar schon seit etwa 20 Jahren in Chicago, aber er war in Macomb, Mississippi geboren worden, am 30. Dezember 1928 als Ellis Other Bates. Bekanntlich haben sich ungezählte Talente von Bo Diddleys Musik und Bühnenpräsenz inspirieren lassen, zwischen Elvis Presley, Jimi Hendrix und den White Stripes wahrscheinlich jeder mit offenen Ohren für die afroamerikanische Musiktradition. Fast als Markenzeichen von Bo Diddley wird seit Mitte der 50er Jahre ein spezieller Rhythmus gehandelt, dessen Ursprung, je nachdem, wem man Glauben schenken will, in Afrika oder Südamerika liegt, oder im traditionellen Hambone-Rhythmus oder in einem Song von Sugar Boy Crawford aus dem Jahr 1953 oder in Bos eigenen Versuchen, einen Rhythmus zu finden, der zu einem seiner Textideen passte. Ba, ba, ba, ba, ba. In Bo Diddleys Trickkiste war dieser Rhythmus ein wichtiges Utensil, mit dem er immer neue Songs kreierte. Und von ihm inspiriert wurden diverse andere Musiker noch. Hier sind ein paar von Bo Diddley himself. Oh, surely die. Über den immergrünen Bo Diddley Beat. Zwei der drei Songs wurden unter anderem von den Rolling Stones bzw. Kings gecovert, Mona und Cadillac. Der Song dazwischen heißt laut CD-Booklet zwar Run Dilly Daddy, ist aber in Wirklichkeit ein relativ obskurer Session-Outtake ohne Titel aus dem Jahr 1959. Alles drei Eigenkompositionen von Bo Diddley. Die Aufnahme von Mona mit dem fast schon psychedelischen Hall entstand 1957, der Session-Outtake und Cadillac 1959. Bei Cadillac spielte übrigens Gene Bartsch das Prima-Saxophon. Als Bo Diddley am vorletzten Tag des Jahres 1928 geboren wurde, bekam er den Namen Ellis Other Bates. Sein Vater hatte sich schon vor seiner Geburt aus dem Staub gemacht, seine Mutter war zu arm, um ihren Sohn großzuziehen, aber seine Tante, Gussie McDaniel, adoptierte ihn. Fortan hieß er Ellis McDaniel. Über seine Vorfahren und Verwandten sagte er einmal, »Meine Leute sind aus New Orleans, dem Bayou, französisch, afrikanisch, indianisch, alles wild durcheinander.« Seine Tante Gussie McDonald war Lehrerin an einer Sonntagsschule 1936. Er ist etwa 8 Jahre alt, ziehen sie wie viele andere vor und nach ihnen weg aus dem Süden nach Chicago. Ellis McDaniel singt fortan im Chor der Ebenezer Missionary Baptist Church. Professor O.W. Frederick erteilt ihm klassischen Geigenunterricht. Von der Blues-Szene in Chicago bekommt er zunächst nichts mit. Blues ist für seine Adoptivmutter Teufelszeug. Außerdem sei er noch zu jung dafür gewesen. Seine Favoriten waren erstmal Louis Jordan, Joe Liggins und Nat King Cole. Zwei Ereignisse brachten ihn dann aber doch das Gitarrespielen näher. Seine Schwester schenkte ihm eines Weihnachtens eine Gitarre und er entdeckte John Lee Hookers Hit Boogie Chillen. Eine Nummer, die im Prinzip auf einem einzigen einfachen Riff basiert und von Hooker mit all seiner ganz eigenen Persönlichkeit zelebriert wird. Boogie Chillen erschien 1948. Na, wenn der Typ Gitarre spielen kann, dann kann ich das auch, sagte sich Ellis McDaniel. Seinem Biografen George White erzählte Bo Diddley außerdem, ich wollte nicht wie John Lee Hooker klingen, aber als ich ihn hörte, wusste ich, dass ich auch Krach schlagen konnte und Leute dazu bringen konnte, mir zuzuhören. Bo Diddley hatte außerdem Spaß als Bastler und Tüftler und so baute er sich nicht nur den Prototypen seiner berühmten rechteckigen Gitarre selber. Aus den Federn eines alten Weckers und Autoschrottteilen konstruierte er auch ein Zusatzgerät für seinen Gitarrenverstärker, mit dem er einen sogenannten Tremolo-Effekt erzielen konnte. Und der erwies sich als klanglich sehr reizvolle Zutat zu seinem primär rhythmisch orientierten Gitarrenstil. Sein Interesse an neuen Klangeffekten und unorthodoxen Spielweisen auf dem Instrument machte ihm zu einem frühen Pionier der erweiterten Gitarrenklänge. What you say, man? Quit mumbling and talk out loud. Thank you. this train before it pull out of the yard here. Yeah, I don't think nobody sees me. I believe I hide right in here. I don't think he heard me. I don't think he seen me or he didn't hear me when I got on there. Officer, hello there. You know what? I believe he seen me. I ain't got no money, no way, bro. The train is picking up speed, so he ain't gonna put me off. I know. He went back out the other door. Uh-oh, they come in that door. Oh, hello there. What did you ask him for? Oh, you got a ticket? Ain't nobody in here but me. What is he talking about me? I said, hello there, boy. Uh-oh, he's coming down the aisle. You know he got the nerve to be looking behind every seat in here? Under these bags, these mail sacks. I know if I get up under here and pull my shoes off, he can't see me. I'm gonna sing out real loud. Please, Mr. Engineer, man, let a poor boy ride your train. He still don't see me. The engineer, man, let a poor boy ride your train. I'm trying to get to my woman, even though she's driving me insane. Uh-oh, I better hide now. He talking to some detectives. Some trained detectives. I wonder if they gonna search the train. Let me see what is he gonna tell them what he got on here. Hey, what you got on there? Oh, I got pig iron. I got a cow. I got four passengers. I got coal. I got mailbag. I got a flour and corn. That's all. Okay. He didn't see me. Pull it on out now. I'll say hello there. Das waren drei Aufnahmen, die den Klangexperimentator Bo Diddley präsentierten. Mumbling Guitar, veröffentlicht 1961, Bo's Bounce aus dem Jahr 1962 und gerade eben Mr. Engineer von 61. Eisenbahn-Song Nummer 2 in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk in Memoriam Bo Diddley. Anfang der 60er Jahre war Bo Diddley aus Chicago weggezogen nach Washington D.C. Dort baute er sich ein Heimstudio und nahm dort reichlich Stücke auf, die dann in dieser Heimstudio-Version auch auf Platte veröffentlicht wurden. Bo Diddley arbeitete also auch als sein eigener Produzent, was damals eine absolute Seltenheit war. Das zweite Instrumental von eben, Bo's Bounce, war so eine Heimstudio-Nummer. Die Solo-Gitarre spielte, nach Angaben von George Whites akribischer Bo Diddley-Diskografie, Bo's langjährige Bandkollegin Peggy Scott, besser bekannt als Lady Bo. Bo Diddley hat sich von vielen verschiedenen Musikkulturen inspirieren lassen. In einzelnen Tracks gibt es lateinamerikanische oder karibische Rhythmen. Ein Track von ihm ist inspiriert von spanischen Gitarrenmelodien. Es gibt einen höchst vergnüglichen Ausflug in Scat-Gesanggefilde. Er konnte aber auch sehr respektabel sogenannte Schnulzen singen. Afrikanische Elemente finden sich in seinen Aufnahmen und einmal sogar ein Song mit Country-Touch. Und wenn es der Broterwerb und der Wettbewerb um die Publikumsgunst nötig machte, dann wurde eben auch Twist- und Surfmusik gespielt. Hier sind drei weitere Aufnahmen des vielseitigen Bo Diddley. Zwei wurden 1962 auf der LP Bo Diddley & Company veröffentlicht, die erste entstand 1963, wurde aber erst 1966 auf der LP The Originator veröffentlicht. Africa Speaks heißt die Nummer. Bagulidi. Tuma tuma tuma tumia. Tuma tuma tumia. Ubuga. Ubuga. Yuga. Yuga. Yuga. Uyuga. Yuga. Yuga. Yuga. Yuga. Yuga. The campfire. Yeah. Thinking of the ladies' land to feed him in. Diddley geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei seltener gehörte Facetten seiner Musikalität, aufgenommen 1962 und 63. Das unglaubliche Mamma Mia und der leicht nach Country and Western klingende Song Put the Shoes on Willie erschienen 1962 auf der LP Bo Diddley and Company. Africa Speaks, das erste Stück dieser Trilogie, wurde erstmals auf der LP The Originator veröffentlicht, 1966. Jerome Green, Bo Diddleys langjähriger Bandkollege, Maracas-Spieler und gelegentlicher Sänger, wird in der nächsten Nummer besonders gefeatured. Bring It to Jerome heißt der Song. Der minimalistische Rhythmus, ganz ohne Trommelfell und Becken, wird von Drummer Clifton James gezaubert, und zwar nur mit Trommelstöcken und Trommelkante oder Trommelständer. Willie Dixon spielt Kontrabass, Lester Davenport Mundharmonika, anno 1955. Bring it to the wrong. Bring it to the wrong. Tell me, baby. Bring it to the wrong. What you trying to do? Bring it to the wrong. You ain't treating me, mama. Bring it to the wrong. Like you used to do. Bring it to the wrong. Say, bring it to the wrong. Bring it to the wrong. Bring it to the wrong. Home. You don't have to worry, I won't do you no wrong. Bring it on home, bring it to the wrong. Bring it on home, bring it to the wrong. Looky here, pretty baby, this mess I won't stand. All the other women, I say you got got another man. Bring it on home. Bring it to the room. Bring it on home. Bring it to the room. Das Album, von dem diese Nummer kam. Die LP erschien 1963 und präsentiert Live-Aufnahmen aus dem Beach Club in Myrtle Beach, South Carolina, vom Juni 1963. Zu hören war natürlich Bo Diddley's Dog. Zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde in Memoriam Bo Diddley jetzt ein weiterer Live-Mitschnitt. Dieser wurde 14 Jahre später aufgenommen im Joyous Lake Nightclub in Woodstock im Staat New York. Bo Diddley war damals 48 Jahre alt und er zelebriert in dem Intro des Songs ausgiebig und genüsslich seine Meisterschaft als Rhythmusgitarrist. He's a Hell of a Man heißt die Nummer. Can't you tell by the way you stand? This cat Bo Diddley is a hell of a man. Ride through town in a Cadillac. Women screaming, Bo Diddley, come back. They say, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley. He stopped in at a local record shop. So many people came and had to call the cops. The women was fainting, some going mad. Diddley was giving him all he had. Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley, Bo Diddley.